Ein Sprecher des Außenministeriums der DEVRK gewährte am 16. Mai einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 12. Der große Erfolg im Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 12, so sagte der Sprecher, hat den hohen Entwicklungsstand der Rüstungswissenschaft und Technik der DEVRK gezeigt. Dies hat auch eine wichtige und besondere Bedeutung für die Gewährleistung des Friedens und der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region und stellt einen überaus großen Sieg des koreanischen Volkes dar. Aber es gibt welche Leute im Ausland, die die gerechte Ausübung des Selbstverteidigungsrechts der DEVRK als einen Verstoß und Gefahr diffamieren. Und der UN-Sicherheitsrat veröffentlichte eine offizielle Mitteilung, in der den Start der ballistischen Rakete in der DEVRK kriminalisiert wurde. Wir, die Demokratische Volksrepublik Korea, weisen entschieden und allseitig diese Mitteilung zurück, die den boshaften Machenschaften der USA gegen die DEVRK folgend die Verstärkung unserer selbstverteidigenden atomaren Abschreckungskraft kritisiert hat. Allein in der letzten einen Woche haben die USA zweimal den Teststart der interkontinentalen ballistischen Rakete gemacht und darüber sprach der UN-Sicherheitsrat kein einziges Wort. Das Recht auf die Selbstverteidigung ist das erste Merkmal der Souveränität und dies zu verleumden ist eine offene Verletzung der Souveränität und eine unverschämte Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Die DEVRK ist eine unbestreitbare Atommacht, egal ob jemand es anerkennt oder nicht. Mit ihren nuklearen Abschreckungsmitteln, die in einem unvorstellbar schnellen Tempo entwickelt wurden, wird die Republik die atomaren Erpresser entschieden bestrafen. Falls die USA leichtsinnig unsere Republik antasten werden, so werden sie das in der Geschichte größte Unheil erleben. Die USA dürfen die Tatsache weder übersehen noch falsch beurteilen, dass ihr Territorium und ihre pazifischen Operationsgebiete in der Reichweite von uns sind und dass wir allerlei mächtige Mittel zur vernichtenden Vergeltung besitzen. Die DEVRK wird noch mehr die höchst präzisen und verschiedenartigen nuklearen Waffen und Angriffsmittel produzieren und notwendige Vorbereitung auf Test forcieren, bis die USA und ihre Anhänger bei Sinnen sind und richtige Wahl treffen.